Kundgabe 4749. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.09.1949. Ermahnung zum lebendigen Glauben. Gedanken. Und so redet die Stimme des Herrn zu euch, die ihr Kenntnis nehmet durch seine Diener auf Erden von seinem Wort. Nichts bleibt mir verborgen. Selbst eure Gedanken sind mir offenbar, und diesen Gedanken nach beurteile ich euch. Euer innerstes Denken ist mir bekannt, und deshalb ist es sinnlos, mich durch Worte täuschen zu wollen. Euer Herz verrät euch, wenngleich der Mund anders spricht. Ich will euch zu Augen und Ohrenzeugen des letzten Geschehens auf dieser Erde machen. Ich will, dass ihr dann feststeht im Glauben. Und ich bereite euch deshalb vor auf die kommende Zeit. Und nun steht es euch frei, was ihr aus meinem Wort entnehmet. Nur darauf will ich euch aufmerksam machen, dass ihr nur im Glauben an mich auf meine Hilfe hoffen dürfet. Denn am Ende der Zeit dieser Erde wird nur der Gläubige das Leben behalten, während der Glaubenslose den Tod finden wird. Doch es ist damit der Tod des Geistes gemeint, der Zustand des Gebanntwerdens in der Form. Ich fordere also den Glauben, um euch helfen zu können, und ich gebe mich nicht zufrieden mit dem bloßen Bekennen des Glaubens mit dem Munde. Ich weiß um jeden Gedanken, und darum könnet ihr mich nicht täuschen. Meine Liebe möchte euch wohl helfen. Doch ihr weiset meine Liebe zurück, die euch in Form meines Wortes entgegenkommt. Denn ihr nehmet mein Wort nicht an, und also auch nicht mich selbst. Und damit ist euer Schicksal besiegelt, denn mein Gegner gewinnt Macht über euch. Weil euer Wille ihm nicht wehrt, und weil ihr nicht von mir die Widerstandskraft entgegennehmet, die ihr stets durch mein Wort empfangen könntet. Und so rufe ich euch noch einmal zu. Gehet in euch. Suchet den lebendigen Glauben euch zu erringen. Tretet mit mir in Verbindung und holet euch Kraft aus mir, die ihr nötig brauchet, um auszuharren bis zum Ende. Und bedenket, dass ich um alles weiß, um euren Willen, um eure Schwäche des Glaubens und auch um eure mangelhafte Liebetätigkeit. Doch so ihr nur euren Willen mir zuwendet, will ich euch helfen und euch bewahren vor dem sicheren Untergang. Ich will euch Kraft geben, auf dass ihr zum rechten Glauben gelanget, auf dass ich euch erretten kann von der Nacht des Todes. Amen.